Weg nach Haus. Ein alter Mann, er stand vor mir. In seinen Augen sah ich Traurigkeit und alles war ihm egal. Ich fragte ihn, hey, was ist denn los? Und er fing zu erzählen an. Ich hab kein Zuhause und bin immer allein, das möchte ich nicht mehr sein. Allein sein ist schlimmer als arm sein. Schweigen sie, erzählen mir nichts. Der Mond schließt die Augen und er träumt nur für sich. Wer hält zu mir? Dann sagte ich, komm, ich helfe dir. Wir beide geben nicht auf, denn auch für dich gibt's auf dieser Welt einen Freund, der zu dir hält. Zum Leben braucht man eine Menge Mut, dann wird auch alles gut. Am Ende bist du nicht mehr allein und wirst es nie mehr sein. Erzählen wir nichts. Der Mond schließt die Augen und er träumt nur für sich. Wer hält zu mir? Allein sein ist schlimmer als arm sein. Träumt nur.